Hello, hello, hello, another beautiful good morning. Hallo, hallo, hallo, wieder einmal einen schönen guten Morgen. So God is saying, that's what Paul is saying through the Holy Spirit. Gott sagt also, das ist es, was Paulus durch den Heiligen Geist sagt. That those who've become slaves to food, for instance, are going to face a price one day because food and the body will be destroyed. Dass diejenigen, die zum Beispiel Sklaven des Essens geworden sind, eine Überraschung erleben werden, weil das Essen und der Leib zerstört werden. Now he goes to sex. Jetzt geht er zum Sex übel. He says the body was not created for illicit sex, but to serve and worship our Lord Jesus, who can fill the body with himself. Er sagt, der Leib wurde nicht für unerlaubten Sex geschaffen, sondern um unserem Herrn Jesus zu dienen und ihn anzubeten, der den Leib mit sich selbst füllen kann. I'm going to tell you what I personally believe. Ich sage dir, was ich persönlich glaube. So Paul is saying that any illicit sex, which is sex outside the married relationship, that's not what the body was created for. Paulus sagt, dass unerlaubte Sex, also Sex außerhalb der Ehe, nicht das ist, wofür der Leib geschaffen wurde. But look at this. Aber schau mal. He puts a but in there. Er fügt ein aber ein. But what? Aber was? So the body was not created to have sex with just anybody. Der Leib wurde also nicht geschaffen, um mit jedem Sex zu haben. Paul did not say the body was not created for sex. Paul schreibt nicht, dass der Leib nicht für Sex geschaffen wurde. He said for illicit sex. Er schreibt für unerlaubten Sex. But to serve and worship our Lord Jesus, who can fill the body with himself. Sondern um unserem Herrn Jesus zu dienen und ihn anzubeten, der den Leib mit sich selbst füllen kann. Since Paul puts this in the context of sexual relationship, da Paulus dies im Zusammenhang mit sexuellen Beziehungen sagt, I totally believe, glaube ich fest daran, that true sex within the marriage, the way that God wants it, dass wahrer Sex in der Ehe, so wie Gott ihn will, is worship to the Lord Jesus Christ. Anbetung für den Herrn Jesus Christus ist. I mean, if Jesus fills you, as Paul says here, do you think he's going to leave you when you have sex with your wife? Wenn Jesus dich erfüllt, dich ausfüllt, wie Paulus hier sagt, glaubst du dann, dass er dich verlässt, wenn du Sex mit deiner Frau hast? Ooh, they're going to sleep with each other. Let's get out of the room and then come back when they're done. Ooh, sie schlafen miteinander. Lass uns aus dem Zimmer gehen und zurückkommen, wenn sie fertig sind. Do you know, I personally really believe, ich persönlich glaube wirklich, that God delights himself in good sexual relationship between a husband and wife that's done in honor and in the right way. Dass Gott sich an einer guten sexuellen Beziehung zwischen Mann und Frau erfreut, wenn sie in Ehren und auf die richtige Art und Weise geschieht. This glorifies God himself, who created us with a sexual instinct. Dadurch wird Gott selbst verherrlicht, der uns mit einem sexuellen Instinkt geschaffen hat. We need to learn to worship God well. Wir müssen lernen, Gott gut zu verehren. Look at verse 14. Schau dir Vers 14 an. Now the God raised up our Lord from the grave. Nun wird Gott, der unseren Herrn aus dem Grab auferweckt hat, will awaken and raise us up through his mighty power. Auch uns durch seine mächtige Kraft erwecken und aufrichten. It's interesting, now Paul puts this in the context of eternity. Es ist interessant, dass Paulus dies in den Kontext der Ewigkeit stellt. So he says, one day you're going to be raised up by God, you're going to be resurrected by God, live eternally with him. Er sagt also, dass du eines Tages mit Gott auferweckt werden wirst. Du wirst mit Gott auferstehen und ewig mit ihm leben. Now, suddenly, jetzt hat plötzlich, everything has a completely different focus, the focus of eternity. Alles einen ganz anderen Fokus, den Fokus der Ewigkeit. And with this focus, if we can keep this focus, wenn wir diesen Fokus beibehalten können, we can actually treat everything differently. Können wir mit allem anders umgehen. Allow me to sow a seed into your heart. Erlaube mir, einen Samen in dein Herz zu säen. And it's just a seed. I want to sow it and you develop it yourself. Ich möchte nur einen Samen säen und du entwickelst ihn selbst. Would you eat the same way and the same amount if you would eat with the consciousness of eternity? Würdest du auf die gleiche Weise und die gleiche Menge essen, wenn du mit einem Bewusstsein der Ewigkeit essen würdest? Would you watch the same movies that you watch if you would be constantly conscious of eternity? Würdest du dir dieselben Filme ansehen, wenn du dir ständig der Ewigkeit bewusst wärst? Would you give your body to the same appetites you give it today If we'd be conscious that it's all temporary and the real life is in eternity, würdest du deinen Leib denselben Gelüsten hingeben wie heute, wenn du dir bewusst wärst, dass das alles nur vorübergehend ist und das wahre Leben in der Ewigkeit liegt? Would you use your spouse as a prostitute if you would be conscious of eternity when you sleep with her? Würdest du deine Ehefrau als Prostituierte benutzen, wenn du dir der Ewigkeit bewusst wärst, wenn du mit ihr schläfst? Reinhard, Christians never use their spouse as a prostitute. Reinhard, Christen benutzen ihre Ehefrauen nie als Prostituierte. Sure, they do all the time. Doch, das tun sie ständig. I'm in too many meetings where they taught, if you treat your wife well, she's gonna give you sex tonight. I mean, if that's not prostitution, what is it? Ich war in zu vielen Versammlungen, in denen gelehrt wurde, wenn du deine Frau gut behandelst, wird sie mit dir abends Sex haben. Wenn das keine Prostitution ist, was dann? You give the prostitute money, she gives you sex. You give your wife a little nice, love, kind attention, she gives you sex. It's prostitution. Du gibst der Prostituierten Geld und sie gibt dir Sex. Du gibst deiner Frau eine kleine, nette, liebevolle Aufmerksamkeit, sie gibt dir Sex. Das ist Prostitution. I mean, I heard a pastor's wife say, ich hörte die Frau eines Pastors sagen, then if you give your husband enough sex, you can get from him whatever you want. Du kannst von deinem Mann alles bekommen, was du willst, wenn du ihm genug Sex gibst. What will happen if we, as Paul said, that we will be raised up with mighty power and live with him forever, if this would become our consciousness? Was würde passieren, wenn das zu unserem festen Bewusstsein würde, wie Paulus sagt, dass wir durch seine mächtige Kraft auferweckt und für immer mit ihm leben werden? I believe we would do many things differently. Ich glaube, wir würden viele Dinge anders machen. I'll see you guys tomorrow. Wir sehen uns morgen, Leute.